Bitteschön. Okay, fangen wir an. Wir können gerne anfangen. Okay, hallo, guten Morgen. Ich bin Erdem Özer und auf dieser Station als Assistenzarzt tätig. Für Sie bin ich heute der zuständige Arzt. Deswegen würde ich mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Gerne, Herr Erdem. Okay, zuerst stelle ich einige Fragen für Ihre persönlichen Daten und dann sprechen wir über Ihre aktuellen Beschwerden. Okay, wie heißen Alles Sie klar. denn? Mein Name ist Helga Schmitz. Helga Schmitz. Helga Schmitz. Könnten Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? SCH. Ja. MITZ. Okay. Frau Schmitz, wie alt sind Sie? Ich bin ungefähr 50 Jahre alt. Wann genau sind Sie geboren? Ja, ich bin geboren am 22. Mai 1970. 72. Okay, wie groß sind Sie? 1,60 Meter. Wie schwer sind Sie? 95 Kilo. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Bäckerei-Fachverkäuferin. Ich verkaufe Brötchen. Okay, alles klar. Sind Sie verheiratet? Ja, ich habe einen Mann und zwei Kinder. Okay, Frau Schmitz, was kann ich für Sie tun? Welche Beschwerden haben Sie im Moment? Ich habe Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit. Mir geht's nicht gut. Ich fühle mich sehr, sehr schlecht. Ja, ich verstehe. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ach, das ist jetzt schon seit November, seit Dezember habe ich das schon. Okay, wo genau haben Sie diese Schmerzen besonders, frage ich? Ich habe die an den Armen, an den Beinen, Kopfschmerzen habe ich und Schwindel, dieser Schwindel. Und ich kann auch nicht schlafen, wegen dem Schwindel und wegen den Schmerzen. Okay. Sind diese Beschwerden immer dauerhaft oder gehen sie auch wieder weg? Immer da. Manchmal mehr, manchmal weniger. Wie sind diese Beschwerden aufgetreten, plötzlich oder eher langsam? Das hat zuerst hier am Arm angefangen, dann auf dem anderen Arm und dann an die Beinen. Das brennt manchmal sogar ein bisschen. Aber ich habe als erstes Kopfschmerzen gehabt. Und im ganzen Kopf oder? So hier rechts, da so an der Seite. Manchmal auch hinter dem Ohr rechts. Ja. Bei den Händen oder bei den Fingern oder Zehen haben Sie auch Schmerzen? Ja, Gott sei Dank noch nicht. Ich hoffe, das okay. kommt auch nicht. Das tut so schon sehr, sehr weh. Und mit der Zeit haben sich diese Beschwerden verschlechtert, oder? Ja, die werden immer schlechter, immer schlimmer. Ich muss jeden Tag auch Medikamente dafür einnehmen, aber das hilft nicht. Was haben Sie eingenommen dagegen? Diclofenac, Ibuprofen, Paracetamol nehme ich gar nicht mehr, das bringt gar nichts. Aber nicht geholfen, ja? Paracetamol hilft überhaupt nicht. Ich kann nicht 5 Stück schlucken, bringt gar nichts. Okay. Gibt es etwas, das diese Beschwerden ja, lindert oder verstärkt? Nein, aber wenn ich nicht schlafen kann, habe ich mehr Schmerzen zum Beispiel, wenn ich nicht schlafen kann. Und Ibuprofen hilft auch nicht wirklich, aber ich bin verzweifelt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oder sind diese Beschwerden mit der Lage, mit dem Essen oder mit der Bewegung verbunden? Beispielsweise beim Liegen haben Sie mehr diese Probleme? Also die Beinschmerzen habe ich abends am meisten. Das ist katastrophal. Manchmal muss ich aufstehen, manchmal muss ich laufen. Also, aber ich bin auch sehr müde nach der Arbeit. Das war ich früher alles nicht. Sogar in Ruhe haben Sie auch diese Beschwerden, ja? Ja, und manchmal ganz stark. Okay, wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? 1 sehr leicht und 10 sehr stark entspricht. Können Sie etwas sagen dafür? Ich habe starke Schmerzen. Es ist unterschiedlich. Manchmal mehr, manchmal weniger. Sieben vielleicht. Manchmal kann ich es gar nicht aushalten. Okay. Haben Sie früher solche Beschwerden gehabt? Nein. Und zum ersten Mal kamen Sie zu einem Arzt wegen dieser Beschwerden? Ich war schon bei meinem Hausarzt, aber der findet nichts. Der findet gar nichts, ja. Deswegen bin ich jetzt hier. Ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hausarzt hat etwas gesagt oder eine Diagnose gestellt oder ein Medikament verschrieben? Ibuprofen. Mehr macht er nicht. Immer Ibuprofen, ja, okay. Ja, der hat Blut abgenommen, aber nichts gefunden. Das muss doch irgendwo herkommen, was ich habe. Ich muss doch eine Erkrankung haben. Okay, alles klar. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost oder Schwitzen? Nein, nein. Sie haben Übelkeit, aber haben Sie auch Erbrechen? Nein. Ihnen ist schwindelig, aber haben Sie auch Bewusstsein verloren? Nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Aber ich muss mich auch oft hinsetzen, wenn ich gehe. Und dann muss ich mich hinsetzen. Das ist ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich war jetzt auch krankgeschrieben. Ich konnte eine Zeit lang gar nicht arbeiten. Jetzt habe ich wieder angefangen, aber ich schaffe das nicht mehr. Ich schaffe es einfach nicht. Ja, okay. Sie müssen immer krankgeschrieben werden, ja? Ja, ich war jetzt 4 Wochen krankgeschrieben. 4 Wochen, das war ich noch nie in meinem Leben. Aber jetzt habe ich wieder angefangen, aber es ist schwierig. Ich schaffe das nicht. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein, eigentlich nicht. Ich muss sowieso Wasser lassen, weil ich ja Medikamente nehme. Okay. Haben Sie Herzprobleme oder Atmungsprobleme? Nein, nein, habe ich nicht. Haben Sie Probleme beim Sehen, Hören, Sprechen und so weiter? Nein, nicht wirklich. Okay. Derzeit sind Sie im Klimat in den Wechseljahren? Weiß ich nicht. Nein. Oder bekommen Sie regelmäßige Regelblutung? Ja. Und besuchen Sie auch regelmäßig einen Frauenarzt oder beziehungsweise Frauen? Ja, vor 6 Monaten. Okay, war alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung gewesen. Ich habe nur Myome. Gegen Myome bekommen Sie eine Therapiebehandlung? Nein, die Hausärztin sagte, wir müssen erstmal nichts machen. Kontrollieren, ja? Genau. Jährliche Kontrollen, hat sie gesagt. Okay, rauchen Sie? Nein, ich habe aufgehört vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren. Und wie viele Jahre hatten Sie geraucht? Ja, ich habe so mit 20 Jahren angefangen, 20 Jahre ungefähr habe ich geraucht. Und eine Packung pro Tag? Es war immer unterschiedlich, also mal mehr, mal weniger, ja, so 10, 15 Zigaretten am Tag bestimmt. Trinken Sie Alkohol? Selten, selten, also in Gesellschaft, bei Geburtstagsfeiern, aber selten eigentlich. Was trinken Sie generell, ein Bier oder ein Glas? Ja, manchmal auch mehr, also Bier, in Gesellschaft trinken wir auch mal Wein. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie mit den Drogen Erfahrung gemacht? Nee. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen, beispielsweise Bluthochdruck oder Blutzuckerkrankheit? Ja klar, ich nehme ja Medikamente ein, habe ich ja gesagt. Also ich nehme ja Blutdruckmedikamente ein, ich nehme Schilddrüsenmedikamente ein. Gegen Bluthochdruck, was nehmen Sie ein und mit welcher Dosierung? Dosierung habe ich vergessen jetzt, aber Ramipril heißt das, glaube ich. Okay, und einmal? Zweimal, einmal. Morgens und abends. Das sind 2 Medikamente, da ist auch noch so ein wassertreibendes Medikament mit dabei, da muss ich oft auf Toilette gehen. Und erinnern Sie sich daran, welches Medikament für Harnverbände? Das sind 2 Ramipril. Der Doktor meinte, das wäre in dem einen Ramipril schon drin. Okay. Und gegen Schilddrüsenstörung, was nehmen Sie ein? Ich nehme L-Thyroxin ein, 175 Mikrogramm. Hat der Doktor noch gestern, letzte Woche erhöht. 150 Milligramm. L-Thyroxin, ja, oder? Ja, L-Thyroxin, 175 Mikrogramm. Okay, sind Sie schon einmal operiert worden? Am Knie. Wann? Ich habe am Knie rechts, das war aber in meiner Jugend noch, da war ich 18, 19 Jahre, habe ich eine Knieverletzung gehabt. Und meine Gallenblase ist auch raus, ich habe keine Gallenblase mehr. Und wann war das? Das war nach der Geburt meiner ersten Tochter, das war so 1995 ungefähr. Und waren diese Operationen komplikationslos? Ja, ich habe so einen Schnitt hier jetzt hier rechts, aber da war alles okay. Ich habe auch keine Beschwerden da eigentlich mehr. Okay, sehr gut. Und ich würde auch fragen, ob Sie Hautveränderungen haben. Beispielsweise Trockenheit oder Feuchtigkeit. Meine Füße sind manchmal trocken, die creme ich dann manchmal ein, aber ansonsten ist mir nichts aufgefallen. Ja, ich arbeite ja mit Handschuhen oft, deswegen ist die Hand manchmal ein bisschen verschwitzt oder so, aber. Und dann, Sie fühlen sich manchmal müde und abgeschlagen, ja? Oder? Ja, total, total. Manchmal bekomme ich den Haushalt nicht mehr in den Griff, muss meine Tochter mir helfen, das ist schlimm, schlimm ist das. Ich kann nicht mehr. Und sind Sie ein bisschen unruhig, willenlos, teilnahmlos oder Freudelosigkeit haben Sie auch? Ja, ich bin ja müde. Ich habe, mein Mann fragt schon die ganze Zeit, warum kommst du nicht mehr? Warum fahren wir nicht mehr mit dem Fahrrad? Aber ich bin so kaputt, so müde. Ich habe gar keine Lust. So war ich früher nicht. Mein Mann sagt, ich habe mich ganz verändert. Okay, darf ich auch fragen, ob Sie regelmäßig Geschlechtsverkehr haben? Oder Sie haben keine Lust mehr? Ja, ich habe aber, genau, ich habe, nee, will ich nicht mehr. Wie ist Ihr Appetit? Gut, also ich esse. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab- oder zugenommen? Boah, nee, ich bin gleich geblieben, glaube ich. Ich bin gleich geblieben. Okay, alles klar. Und gibt es wichtige Erkrankungen in Ihrer Familie? Ich meine bei Ihren Eltern oder Kindern oder Geschwistern, wie Bluthochdruck oder Blutzuckerkrankheit und so weiter. Ja, also meine Mutter hatte einen Schlaganfall, die ist auch gestorben dann. Und mein Vater, der hatte auch Bluthochdruck, aber der hat doch noch lange gelebt, bis 85 Jahren. Der Vater lebt noch, ja? Nee, der ist verstorben auch. Ah, okay. Hören Sie mich? Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Okay, über Ihre Familie haben wir auch gesprochen. Und dann, ich würde auch fragen, ja, ob Sie Missempfindungen haben, beispielsweise Krippen, Amöselaufen. Hören Sie mich? Eigentlich nicht. Ich höre Sie, eigentlich nicht. Okay, gut. Okay, Frau Schmitz, das waren alle meine Fragen. Ja, meiner Meinung nach habe ich alle wichtigen Informationen erhalten. Ja, haben Sie Fragen oder möchten Sie etwas hinzufügen? Was habe ich denn? Was machen wir denn jetzt? Ich möchte mein altes Leben wieder haben. Mein Ja, Haushalt findet nichts. Was machen wir denn jetzt? Frau Schmitz, ja, zuerst untersuche ich Sie körperlich und ja, ich messe auch Ihre Vitalwerte, beispielsweise Blutdruck, Fieber und ich schreibe auch eine EKG und dann ich lege Ihnen einen Zugang und nehme ein bisschen Blut ab für einige Bluttests. Und dann veranlasse ich auch wahrscheinlich einige Bildgebende-Verfahren, beispielsweise Röntgen. Und dann nach diesen Ergebnissen können wir genauer sprechen, ja? Okay, das hat alles mein Hausarzt schon gemacht, aber dann machen wir es halt nochmal, okay. Ja, ich kontrolliere natürlich die Ergebnisse aus Hausarzt und dann benötigte Bluttest ja, führe ich durch. Ja? Okay. Okay. Und dann, wir sind fertig. Dann komme ich zu Ihnen wieder, ja? Für alle Schritte informiere ich Alles Sie. klar, vielen Dank, ich warte dann hier auf Sie. Okay, alles klar. Arztgeschrieben sollen wir auch anfangen? Ja. Oder eine Frage von Freunden? Okay, gibt's Fragen, ja. Freunde? Wahrscheinlich nein. Okay. Guten Tag, Herr Oberarzt. Heute habe ich einen neuen Patienten aufgenommen. Ich würde über diesen Patienten mit Ihnen besprechen. Ja, hätten Sie dafür kurze Zeit? Gerne, bitteschön. Ja. Weibliche Patientin. Und Helga Schmitz ist eine 50-jährige Patientin und sei 72 geboren, 1,60 Meter groß, 95 Kilo. Ja, sie hat Adipositas und sie arbeitet als Verkäuferin in der Bäckerei und sie sei verheiratet und habe 2 Kinder. Seit November und Dezember habe sie Arthralgie, Myalgie, Cephalgie, besonders auf der rechten Seite und manchmal hinter dem Ohr und Nausea und Vertigo. Arthralgie seien generell an den Armen und Beinen. Manchmal sind diese Beschwerden weniger und manchmal mehr. Und auf dem linken Arm habe diese Schmerzen begonnen und dann auf die rechte Seite gewandert. Und diese Beschwerden seien progredienter und dagegen habe die Patienten Diclofenac, Ibuprofen und Paracetamol eingenommen, aber nichts gebracht. Besonders abends habe sie Kruralgie und nach der Arbeit fühle sie sich müde. Auch in Ruhe habe sie diese Beschwerden. Die Frage nach vorherige Beschwerden wurde verneint und sie sei wegen dieser Beschwerden beim Hausarzt gewesen, aber Hausarzt habe Ibuprofen verschrieben und einige Bluttests durchgeführt, aber Ibuprofen habe nichts gebracht. Sie habe ganz starke Nausea und die Fragen nach Fieber, Schüttelfrost, Schweiß, Emesis und Bewusstseinsveränderungen wurden auch verneint. Außerdem habe sie keine Probleme beim Wasserlassen oder Schüttelgang oder Herz und Lungen. Und sie besuche regelmäßig Frauenarzt, aber sie habe Myome, Myome wird von Hausarzt, vom Frauenarzt kontrolliert. Vor 10 Jahren habe sie Zigarette aufgehört, aber ungefähr 20 Jahren habe sie geraucht. Als Packungsjahr können wir 10 oder 12 Packungsjahr sagen. Alkohol trinken Sie gelegentlich. Frage nach Drogen wurde verneint. Als chronische Erkrankungen haben Sie arterielle Hypertonie und Schilddrüsenstörung. Gegen arterielle Hypertonie nehmen Sie Ramipril 2-mal pro Tag und gegen Schilddrüsenstörung nehmen Sie Ötroxin 150 Milligramm. Und am Knie wurde sie operiert mit 18 und 19. Außerdem im Jahr 95 wurde sie operiert für Cholezystektomie und diese Operationen seien komplikationslos. Und ja, die Fragen Hautveränderung, die Frage nach Hautveränderungen wurde auch verneint, aber sie klagte über Fatigue, Willenlosigkeit, Apathie, Abulie und sexuelle Inappetenz. Die Frage nach auch Gewichtsveränderung wurde auch verneint. Die Mutter sei wegen Apoplex gestorben und der Vater habe arterielle Hypertonie und er sei auch gestorben. Ja? Und die Anamnese war so. Und aufgrund der Anamnese habe auch eine Diagnose für Hypothyreose oder Fibromyalgie-Syndrom. Und um eine abschließende Diagnose zu stellen, würde ich einige Bluttests durchführen, natürlich körperliche Untersuchung. Ich würde auf jeden Fall Vitalwerte kontrollieren und dann Thyroid-Hormontests und natürlich Blutbild, besonders für Anämie, würde ich auch kontrollieren. Leberwerte, Nierenwerte würde ich auch kontrollieren und EKG schreiben auf jeden Fall. Ja, meine Maßnahmen wären so sein, ja. Kein Schüttum. Können Sie mich hören? Ja, jetzt. Okay. Können Sie mich hören? Ja. Sorry. Sie haben die Diagnose gestellt, eventuell Hypothyreose und Fibromyalgie. Ja. Welche Dosierung nimmt Sie denn ein oder welche Schilddrüsenmedikamente nimmt Sie denn ein? Können Sie nochmal wiederholen? Die Schilddrüsenmedikation. Ja, 150. 150. Okay. Was würden Sie denn erwarten in dem Labor und was würden Sie messen? Welche Parameter? Ja, T3, T4 und TSH würde ich auf jeden Fall. Wenn bei der Schilddrüse Probleme es gibt, erwarte ich Reduzierung bei T3 und T4 und wahrscheinlich Erhöhung bei TSH. Primäre Hypothyreose als für sage ich so, aber für sekundäre Hypothyreose erwarten man so. Ja, TSH ist auch niedrig mit T3 und T4. Okay, und würden Sie dann das so belassen oder würden Sie noch eine Untersuchung machen? Wegen der Schilddrüse? Ja, natürlich kann man auch Ultraschall durchführen. Wäre auch Betracht kommen, kann auch in Betracht kommen. Für knotige Veränderungen. Haben Sie die Patientin gefragt, ob sie Schilddrüsenknoten hat? Oder keine Schilddrüsenknoten hat? Haben Sie gefragt, die Patientin? Ich habe vergessen, ja, aber ich kann natürlich direkt fragen. Das wäre wichtig, noch zu fragen, ob sie eventuell bekannte Knoten hat oder ob der Hausarzt Ultraschall oder der Radiologe Ultraschalldurchführung gemacht hat. Und das kann natürlich auch sein. Okay, absolut, ja. Hat sich die Medikation denn verändert in der letzten Zeit? Die Schilddrüsenmedikation, hat die Patientin irgendwas erzählt darüber? Ja, sie hat das so gesagt. Ja, in letzter Zeit wurde erhöht die Dosis von Ertetroxin. Aber von welcher Dosierung habe ich auch nicht gefragt. Ja. Okay, das müssten Sie noch mal nachfragen. Absolut, ne? Absolut, ja. Gut. Sind das dann typische Symptome für eine Hypothyreose oder passt das eher zur Fibromyalgie, was Sie gesagt haben? Was glauben Sie denn? Fibromyalgie ist eine Abschlussdiagnose. Man sollte alle Organismen Ausschlussdiagnose. Ja. Entschuldigung, Ausschlussdiagnose. Dafür muss man zuerst alle organischen Ursachen ausschließen. Und dann sollte man auch darüber denken, ja. Und was würden Sie denn, gibt es denn Blutwerte, die Sie messen können für eine Fibromyalgie? Ja, meines Wissens nach gibt es nicht, aber. Es ist ja auch ein Fibromyalgie-Syndrom. Ja, Syndrom. Wahrscheinlich, also es ist ja keine richtige Erkrankung in dem Sinne, eher ein Syndrom. Ja, yeah, ja. Yeah. Also der Zusammenfluss von mehreren Beschwerden in dem Sinne. Absolut. Und multisystemik, ja, multisystemik und keine organische genau. Ursache. Aber es gibt schon einige Blutwerte, die man zusätzlich vielleicht messen kann, um das auszuschließen, gibt es zum Beispiel die Rheuma-Werte, kann man machen. Ach so, absolut. Zum Beispiel, absolut. Um zu gucken, dass das kein Rheuma ist, würde ich auf jeden Fall mitmachen. Was wäre denn so die Therapie einer Fibromyalgie, wissen Sie das? Eigentlich ist das eine multimodale... Wahrscheinlich hat die Patientin ja Schmerzen und möchte geholfen werden. Ja, eigentlich ist das eine multimodale Therapie, braucht man dafür. Und dann, ja, der Patient mit Fibromyalgie hat generell auch Depression. Deswegen als Medikament kann man mit niedriger Dosis Antidepressiva anfangen, aber nicht langzeitig, für kurze Zeit. Man muss immer das kontrollieren. Und natürlich Gymnastik oder Training und körperliche Aktivität können in Betracht kommen und mit psychiatrische Maßnahmen und körperliche Maßnahmen sollten in Betracht kommen. Und dann, ja, Medikament bringt für Schmerzen eigentlich nicht so viel. Deswegen würde ich wie gesagt körperliche Aktivitäten und Patientenschulung ist sehr wichtig. Kognitive Therapie ist auch sehr wichtig. Eine multimodale und mit anderen Abteilungen sollten diese Behandlungen organisiert werden. Wie würden Sie das dann der Patientin erklären? Wie würden Sie der Patientin sagen, ja, dass sie ein Fibromyalgie-Syndrom hat? Und wie würden Sie das Verständnis so erklären, dass es einfach zu verstehen ist? Okay, nachdem ich alle anderen Erkrankungen ausschließe, würde ich so sagen, ja, das ist ein Syndrom. Und dieses Syndrom sollen wir mit anderen Abteilungen, mit Psychiatrie oder Psychotherapeuten zusammen organisieren. Ich würde so sagen, das ist nicht lebensbedrohlich. Diese Erkrankung können wir nicht total behandeln, aber wir können natürlich kontrollieren diese Symptome. Deswegen machen Sie sich keine Sorge, keine lebensbedrohliche Erkrankung, keine organischen Probleme. Deswegen machen Sie sich keine Sorge. Mit der Zeit können wir das kontrollieren. Und dafür gibt es auch einige Kliniken, Schmerzklinik und so weiter. Bei Bedarf können wir auch überweisen. Ja? Ich würde so sagen. Und Sie haben gerade von Antidepressiva gesprochen. Welche Antidepressiva kennen Sie, die Sie hier anwenden würden? Ja, eigentlich SSRI, beispielsweise Fluoxetin, Citalopram mit niedriger Dosis können wir anfangen. Ja, 5 Milligramm Citalopram oder 10 Milligramm Maximum. Haben Sie gut gemacht? Sehr gut. Dann hoffen wir, dass wir der Patienten helfen können. Ich hoffe auch, ja. Vielen Dank. Ich danke auch. Danke Ihnen. Mahmut Hocam, wie es entfällt? Machen kann zum Beispiel, Pregabalin kann man definitiv machen, zum Beispiel 2x75 Mikro. Sie können auch Pregabalin anwenden, zum Beispiel Lyrica, 2x75 Milligramm, wenn die Patientin abendliche unruhige Beine hat, zum Beispiel, oder neuropathische Schmerzen hat. Haben Sie oder recht. Der Beginn ist meistens so mit Amitriptylin, wie Sie auch schon gesagt haben, Duloxetin, sowas kann man beginnen. Und wichtig ist halt bei Fibromyalgie tatsächlich, dass man die Patientin schult und denen vergewissert, dass es keine schlimme Erkrankung ist, sondern dass es eine nicht bösartige Erkrankung ist und man das mit Psychotherapie, wie Sie gesagt haben, multimodaler Therapie, neurologischer Behandlung definitiv auch behandeln kann tatsächlich, ja. Also wichtig ist ja Amitriptylin, Duloxetin, Fluoxetin oder auch Pregabalin. In manchen Fällen kann man sogar, wenn die Beine, also unruhige Beine sind abends, kann man auch zum Beispiel L-Dopa geben. Ne? Aber andererseits habe die Patientin Fatigue und so weiter, Müdigkeit und sie habe keine Konvulsion, deswegen sollen wir darauf sehr achten. Ja? Pregabalin heißt. Definitiv haben Sie vollkommen recht, aber wenn sie neuropathische Schmerzen hat, wie Herr Gündüz gerade gesagt hat, ja, dann müssen Sie die auch angehen mit Neuropathien. Ja, können Sie Gabapentin oder wie gesagt zum Beispiel Pregabalin, Lyrica definitiv auch benutzen, aber einschleichend dosieren, weil das macht auch schnell mal wieder Schwindel und Dizziness und sowas. Ne? Dankeschön. Noch andere Fragen? Meine Kollegen? Keine.